بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نعم الله سبحانه وتعالى الله سيجن هاي البن هاتسيش كايت وفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخن شاء الله تعالى انتشت الوايتة in der wir letztes Mal stehen geblieben sind, und zwar sind wir gerade dabei zu besprechen, wie man die Hajj im Detail vollzieht. Und wir waren beim letzten Mal dabei, dass wir gesagt haben, dass wir in Arafat gewesen sind, über das Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Hajj Arafah, das heißt, Hajj besteht im Grunde genommen aus Arafat. Und nachdem die Sonne am 9. Dhul-Hijjah, also am Arafat-Tag, untergegangen ist, begeben sich die Hujjaj nach dem Sonnenuntergang, also nach Muzdalifa. Muzdalifa, diese Ortschaft, wird auch Al-Mash'ar, Al-Haram und Al-Jam'a genannt. Und der Prophet a.s. hat sich dort direkt nach Sonnenuntergang in die Richtung dort begeben, ohne also das Maghrib-Gebet in Arafat zu verrichten. Und da hat er etwas gemacht, was er normalerweise nicht gemacht hat, denn das Maghrib-Gebet gehört zu den Gebeten, bei der es Sunna ist, dass man dieses Gebet am Anfang der Zeit verrichtet. Trotzdem hat der Prophet a.s. es erst in Muzdalifa verrichtet. Und so gehört es zu seiner Sunna, dass man das Maghrib-Gebet erst verrichtet, wenn man in Muzdalifa angekommen ist. Obgleich man zur Maghrib-Zeit ankommt oder auch erst zur Isha-Zeit ankommt, man verrichtet das Maghrib-Gebet erst, wenn man in Muzdalifa angekommen ist. Und das gehört zu den Hajj-Ritualen. Das heißt, was es bedeutet, ist, dass wir sagen, dass dieses Gebet zu verrichten in Muzdalifa zu den Hajj-Ritualen gehört. Das bedeutet, es ist nicht abhängig von der Tatsache, ob man Reisender ist oder nicht. Insofern sowohl die Reisenden als auch die Nichtreisenden, sie verrichten ihr Maghrib-Gebet zusammengefasst in Muzdalifa mit dem Isha-Gebet, sobald sie in Muzdalifa angekommen sind. Im Gegensatz zu Mina, in Mina hat der Prophet a.s. jedes Gebet zu seiner ursprünglich vorgeschriebenen Zeit verrichtet. Der Prophet a.s. hat dann einen Adhan ausrufen lassen und jeweils für das Maghrib und das Isha-Gebet eine Iqama. Und das ist auch nicht nur vom Textbeweis die stärkste Ansicht, dass man einen Adhan und zwei Iqama ausruft, sondern auch vom logischen Beweis her. Denn der Adhan versammelt die Menschen zum Gebetsplatz. Und wenn sie versammelt sind, gibt es keinen triftigen Grund, einen zweiten Adhan für das zweite Gebet auszurufen, da die Menschen ja schon versammelt sind durch den ersten Adhan. Aber die Iqama ist ein Hinweis darauf, dass die Leute sich aufstellen sollen und die Gebetsreihen, ihren Platz in den Gebetsreihen einnehmen sollen, damit das Gebet verrichtet werden kann. In Muzdalifa blieb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dann bis nach dem Fajr-Gebet. Er hat also das Maghrib-Gebet verrichtet, das Isha-Gebet verrichtet und sich dann ausgeruht und hat dann das Fajr-Gebet dort verrichtet und ist dort noch geblieben, allerdings vor dem Sonnenaufgang abgereist. Und daraus haben die Ulama rahimahumullah ta'ala entnommen, dass die Übernachtung in Muzdalifa zu den Wajib-Handlungen der Hajj gehört. Das ist auch gemäß der Mehrheit der Ulama rahimahumullah ta'ala der Fall. Und manche Gelehrte sogar haben gesagt, dass es ein Rukn sei. Jabir radiallahu anhu sagte, dann legte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hin, bis die Zeit zum Fajr-Gebet eintraf und betete das Fajr-Gebet, sobald er die Morgendämmerung klar erkennen konnte, mit einem Adhan und einer Iqama. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in der 198. Ayat al-Baqarah, übersetzt direkt: Doch wenn ihr von Arafat hergeströmt seid, das heißt Richtung Muzdalifa, dann gedenkt Allah bei der geschützten Kultstätte, Al-Mash'ar Al-Haram, das ist Muzdalifa, und gedenkt seiner, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlich zu den Irregehenden gehörtet. Dann, wenn jetzt die Fächezeit eingetroffen ist, dann ist es ja bereits schon der 10. Dhul-Hijjah. Also der 10. Dhul-Hijjah. Denn wir haben ja gesagt, dass speziell in dieser Nacht vom 9. auf den 10. gilt das Sein in Arafat bis zur Fajr-Zeit vom Eid-Tag, vom 10. Dhul-Hijjah. Insofern ab dem 10. ab dem Fajr, also Fajr-Zeit ist also der Eid-Tag, hat Eid-Tag begonnen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich nach dem Fajr-Gebet, wie gesagt, in Richtung Mina begangen. Allerdings hat er den Schwachen unter den Frauen und den Kindern erlaubt, auch früher schon loszuziehen, das heißt ab der Hälfte der Nacht. Und das gilt dann auch nicht nur für die, weil normalerweise in Muzdalifa gibt es keine Gebäude und die Leute verbringen dort die Zeit, wie gesagt, maximal eine Nacht. Insofern sind die Umstände entsprechend für manche Leute schwierig. Und deswegen hat der Prophet a.s. es den Schwachen unter den Frauen und den Kindern erlaubt, auch nach der Hälfte der Nacht schon nach Mina weiter zu reisen. Und wenn diese Erlaubnis nur für die Schwachen gilt, dann gilt sie automatisch auch für diejenigen, die sie begleiten. Das heißt, die Schwachen sind abhängig von ihren Begleitern, wie zum Beispiel die Eltern oder jemand begleitet seinen Freund, der sich nicht dort im Freien in der Nacht aufhalten kann oder für den es schwierig ist. Solche Leute dürfen ebenfalls die Schwachen mit begleiten, denn wie sollen die Schwachen diese Erlaubnis in Anspruch nehmen, wenn man es nicht auch denjenigen erlauben würde, die für sie verantwortlich sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies auf die Wichtigkeit des Verrichtens des Fajr-Gebetes in Muzdalifa hin für diejenigen, die dazu imstande sind, indem er sagte: Wer dieses Gebet mit uns verrichtet hat oder wer dieses Gebet mit uns erreicht hat und zuvor zu irgendeinem Zeitpunkt bei Nacht oder Tag in Arafat war, dessen Hajj ist vollendet und dieser hat erledigt, was zu tun ist. Insofern haben die Mehrheit der Ulama daraus entnommen, dass dort zu bleiben bis zum Verrichten des Fajr-Gebetes zu den Wajibat der Hajj gehört. Und wer eine Wajib-Handlung, diese oder eine andere, unterlässt, auf den obliegt ein Opfer, wie wir noch sehen werden, inshallah. Nun begeben wir uns fast schon in Richtung Mina, nach dem Fajr-Gebet. Allerdings setzen wir das um, was Abdullah ibn Abbas berichtet. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Morgen des Aqaba-Tages, also an diesem Morgen, den wir uns gerade befinden, während er auf seiner Kamelstute saß, sagte: Sammle mir Steinchen. Da sammelte ich ihm 7 Steinchen. Denn das sind diejenigen 7 Steine oder Steinchen, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam am selben Tag noch verwenden wird, um die große Säule, um den großen Steinhaufen Al-Jamratu Al-Kubra oder Al-Jamratu Al-Aqaba zu bewerfen. Und der Prophet alaihissalatu wassalam hat uns vorgeschrieben, dass diese Steinchen, die wir verwenden, eine Größe haben sollen zwischen einer Erbse und einer Haselnuss. Zwischen einer Erbse und einer Haselnuss. Insofern wäre es kleiner untertrieben und größer übertrieben. Und er hat das sogar selbst als eine Form der Übertreibung bezeichnet, wenn man zu große Steinchen verwendet. An diesem Tag sehen wir, dass der Prophet 7 Steine nur gesammelt hat, obwohl er in den darauf folgenden Tagen jede der 3 Säulen 7-mal bewerfen wird. Und trotzdem hat er, das heißt, hier nur 7 genommen. Das heißt, man sammelt also an diesem Tag gemäß der Sunna in Muzdalifa nur die Steine, die man braucht für den Eid-Tag. Und alle anderen kann man dann in Mina sammeln, dort, wo man sich ja daran aufhalten wird. Jetzt begeben wir uns nach Mina Und die Frage ist, welche Aufgaben haben wir dort zu erledigen? Zunächst einmal, der Prophet a.s.w. hat den großen Steinhaufen beworfen. Al-Jamratu al-Kubra oder Jamratu al-Aqaba, wie wir gesagt haben. Und dieser Steinhaufen, genauso wie bei Gebetszeiten, gibt es eine Anfangszeit, vor der das Gebet ungültig ist. Genauso gibt es auch in Bezug auf das Steinewerfen eine Anfangszeit, vor der das Werfen ungültig ist. Und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala. Und das ist der Sonnenaufgang. Der Sonnenaufgang. Sobald die Sonne aufgegangen ist, beginnt die Zeit für das Werfen der Steine auf den großen und der ersten Steinhaufen. Das ist, was man im Arabischen Jamratul Aqaba nennt, und wenn man sich auf die Hajj begibt, wird man sehen, dass es insgesamt in einer Reihe drei verschiedene Steinhaufen gibt, und es ist der dritte von diesen dreien. Das heißt also, man läuft am ersten vorbei, und dort findet man am Eidtag niemanden, inshallah, der diesen Steinhaufen bewirft, und am zweiten genauso, und wenn man zum dritten kommt, dort werden dann die Menschen sein. Und dieser dritte Jamrat al-Aqaba gehört auch gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, nicht mehr zur Stadt Mina. Und er liegt auch Mekka am nächsten. Deswegen von dort aus gehen die Leute dann auch nach Mekka, denn an diesem Tag wollen die Leute den Tawaf al-Hajj machen, den Hajj-Tawaf machen, der eine Säule der Hajj ist, und auch den Sa'i vollziehen zwischen As-Safa und Al-Marwa, falls sie ihn nicht schon vorher machen durften. Wir haben ja gesagt, es gibt verschiedene Formen der Hajj, aber wenn wir jetzt bei der Form des Tamattu-Hajj sind, dann natürlich will man den Sa'i auch von der Hajj vollziehen. Wenn man die Steine wirft, wir haben schon über die Größe der Steine geworfen, ist es Sunna, dass man bei jedem Steinwurf Allahu Akbar sagt, und die Talbiya spricht man auch noch, bis man den letzten Stein geworfen hat, wie wir bereits schon erwähnt haben. Und es ist ebenfalls verpflichtend, dass man jeden Stein einzeln wirft. Man darf nicht etwa 7 Steine nehmen und alle auf einmal werfen. Und entscheidend ist, dass diese 7 Steine in das Becken fallen. Denn es kann sein, dass man stark wirft und der Stein würde abprallen. Und ich meine, das ist heutzutage eher unrealistisch. Aber gerade früher wäre das der Fall gewesen, dass man vielleicht den Stein wirft und er dann zurückprallt. Aber entscheidend ist, dass man wirft und dieser Stein im Becken landet. Dann hat man seine Aufgabe erledigt. Für diese Sache hat man Zeit. Wir haben gesagt, es beginnt ab dem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang. Und der Beweis dafür, dass man nicht vorher werfen darf, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, bewerft den Jamra, das heißt den großen Steinhaufen, bewerft den Jamra erst, wenn die Sonne aufgegangen ist. Und das ist auch die richtige Ansicht unter den Ulama, rahimahullah ta'ala. Nachdem man den Steinhaufen beworfen hat, ist es am besten, dass man sein Schlachttier jetzt opfert oder in Auftrag gibt. Denn wir sind ja in der Regel, machen wir den Tamattu-Hajj. Und beim Tamattu-Hajj muss man ein Tier opfern, ein Hadi nennt man das. Und das gleiche gilt für den Qarin. Im Gegensatz zu demjenigen, der nur eine Hajj vollzieht, ohne eine Umrah zu vollziehen, der braucht kein Hadi opfern an diesem Tag. Aber wir sind ja meistens Mutamatta, wenn wir aus Deutschland anreisen, also müssen wir an diesem Tag ein Tier opfern. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, Surah al-Baqarah, im 196. Vers, sinngemäß, und schert nicht eure Köpfe, bis das Opfertier seinen Schlachtort erreicht hat. Schert nicht eure Köpfe, denn Ebenfalls gehört zur Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man an diesem Tag seine Kopfhaare als Mann komplett abrasiert oder zumindest kürzt. Und denn dadurch möchte man aus dem Ihram austreten. Und Bedingung allerdings dafür ist, dass man zuvor das Opfertier geschlachtet hat. Auch wenn diese Ayah herabgesandt worden ist in Bezug auf den Ihsar und nicht in Bezug auf in Anführungsstrichen die Hajj direkt, trotzdem gilt für sie das Gleiche, denn es geht hier darum, dass man beim Ihsar aus dem Ihram austreten möchte. Und genau das Gleiche möchtest du auch, du möchtest aus dem Ihram austreten, hast ein Opfertier dabei. Und das Gleiche gilt für den Mutamatti'. Der Mutamatti' möchte aus dem Ihram austreten und hat sein Opfertier dabei. Insofern, auch wenn die Ayah nicht direkt etwas mit den Ritualen des Mutamatti' zu tun hat, trotzdem gilt für sie das Gleiche. Und sonst hätten auch die Sahaba radiallahu ta'ala anhum nicht die Frage gestellt, wenn sie eine Tat vor der anderen versehentlich gemacht haben, ob das ein Fehler gewesen ist oder nicht. Wie dem auch sei, man wirft erst die Steine gemäß der Sunna und danach opfert man sein Opfertier, wenn man eins hat, und danach kürzt man bzw. rasiert man sich seine Haare. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam war in dieser Hinsicht und in jeder anderen Hinsicht ebenfalls ein Vorbild für uns. Er hat alaihi salatu wassalam ein Opfertier geopfert, weil er selbst den Quran Hajj richtigerweise gemacht hat. Aber hat er nur ein einziges Tier geopfert? Die Antwort lautet nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an diesem Tag sage und schreibe 100 Tiere opfern lassen. Und 63 davon mit seiner eigenen Hand. 63 davon, das heißt genauso viele Tiere, wie er alt geworden ist, alaihi salatu wassalam, hat er mit seiner eigenen Hand an diesem Tag geopfert. Und wer solche Opferungen gemacht hat, der weiß, was für ein Aufwand das ist. Und trotzdem hat er das Sallallahu gemacht, damit du sehen kannst, dass niemand ihm im Guten vorauseilen kann. Und das hat nicht unbedingt mit der Hajj, mit dem Hajj-Ritual selbst was zu tun, aber wir haben gesagt, dass es eine Sunna ist, dass man ein Hadith-Tier für die Armen und Bedürftigen der heiligen Moschee opfert. Und der Prophet a.s. Hat das hier auf beste und vollkommenste Art und Weise gemacht. Das Hadith-Tier, das man allerdings für die Hajj opfert, das heißt also, weil man eben Quran macht oder Tamattu' macht, ist kein Opfer, das man leistet, weil man eine Sünde begangen hat. Sondern es ist ein Opfer, das man leistet als Hajj-Ritual. Und das bedeutet, dass man von diesem Fleisch essen darf. Man darf auch davon spenden. Man darf auch davon verschenken. Man darf auch, es gehört einem. Man darf also damit man darf es auch aufbewahren. Im Gegensatz zu dem Opfertier, das du machst, weil du einen Fehler begangen hast, um eine Sühne auszugleichen, einen Fehler auszugleichen. In diesem Fall natürlich ist es ja wie eine Art Strafe für dich. Natürlich darfst du dann von diesem Fleisch nicht essen. Danach ist es Sunna, dass man sich seine Haare kürzt, damit man im Einklang ist mit der Ayah im Koran und auch im Einklang ist mit den Aussagen des Propheten, mit der Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt auch eine starke Ansicht, dass auch alleine schon das Steine werfen genügt. Entschuldigung, wir reden jetzt darüber, über den ersten Tahallus, habe ich jetzt zu früh gesagt. Wir sind jetzt gerade noch im Ihram-Zustand, und damit wir aus dem Ihram-Zustand austreten, gibt es drei Taten, die man vollbringt. Durch einen Teil dieser Taten ist man einen Schritt aus dem Ihram rausgegangen. Das nennt man den ersten Tahallul. Und durch alle drei Taten ist man komplett aus dem Ihram ausgetreten. Das nennt man den zweiten Tahallul oder den großen Tahallul. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Naja, nach vor dem ersten Tahallul ist man ja im Ihram-Zustand. Und während man im Ihram-Zustand sind einem ja 9 Dinge verboten, die sogenannten Mahdhurat al-Ihram. Nach dem ersten Tahallul sind einem die meisten Dinge erlaubt, außer das, was in Bezug auf Frauen verboten worden ist. Und nach dem zweiten Tahallul sind einem alle 9 Mahdhurat al-Ihram wieder erlaubt. Wie tritt man aus dem Ihram, wie vollzieht man den ersten Tahallul? Den ersten Tahallul vollzieht man durch das Bewerfen des großen Steinhaufens, das heißt durch Jamratul Aqaba. Und nachdem man den Jamratul Aqaba geworfen hat, sind einem alle Dinge erlaubt, die einem zuvor verboten waren, bis auf in Bezug auf die Frauen. Was heißt in Bezug auf die Frauen? Heirat, Verlobung, Geschlechtsverkehr und was damit zusammenhängt. Alles andere, wie die Jagd, das Parfümieren, das Kürzen der Nägel, das Kürzen der Haare und so weiter, das sind alles Dinge, die dann nach dem ersten Tahallul schon wieder erlaubt sind. Die Kleider kann man wieder anziehen. Das ist eigentlich der entscheidende Tahallul, also der das den Pilgern eigentlich einfacher macht, weil sie möchten nach mehreren Tagen wieder ihre normale Kleidung anziehen und sich parfümieren dürfen und ihre Haare kürzen dürfen und so weiter und so fort. Das ist der erste Tahallul. Über ihn sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Am heutigen Tag ist euch alles erlaubt zu tun, wenn ihr den Jamra beworfen habt, das heißt alles, was euch zuvor verboten war, außer den Frauen. Und der Prophet a.s. spricht die Männer hier an, und das gleiche gilt umgekehrt natürlich für die Frauen. Wie gesagt, das heißt, diejenigen Gelehrten, die sich auf diesen Hadith stützen, sie sagen, es reicht aus, den großen Steinhaufen zu bewerfen. Allerdings vorsichtig, wenn man ein Opfertier hat, damit man der Eier nicht zuwiderhandelt, opfert man erst sein Opfertier und danach darf man sich erst seine Haare kürzen. Denn manche Leute denken, dass die Eier mit der Sache nichts zu tun hat. Und dieser Hadith eindeutig sagt, nur wenn man geworfen hat, darf man schon seine Haare kürzen. Und der Konflikt entsteht deswegen, weil man denkt, dass das Opfern von Tieren etwas mit den Hajj-Ritualen zu tun hat. Entschuldigung, dass das Opfern von dem Hadith-Tier etwas zu tun hat mit dem Austreten aus dem Ihram. Und es hat damit eigentlich nichts zu tun. Das Austreten aus dem Ihram geschieht durch 3 Dinge. Bewerfen der Jamra, dann durch das Kürzen der Haare und dann durch den Tawaf. Diese 3 Dinge sind dafür entscheidend, dass man aus dem Ihram austritt. Nach manchen Gelehrten, wenn man 2 von diesen 3 gemacht hat, hat man den ersten Tahallul vollzogen. Und wenn man alle 3 gemacht hat, ist man bei allen Gelehrten aus dem Ihram ganz raus. Aber der Ikhtilaf ist, also wenn man nur die Jamra geworfen hat, ob man dann schon aus dem Ihram raus ist. Und die Antwort laut gewissem Hadith: ja. Aber wenn man jetzt ein Opfertier hat, das ist eine andere Situation, die spricht dieser Hadith gar nicht erst an. Das ist eine Voraussetzung überhaupt, dass man seine Haare kürzen darf. Deswegen darf man das mit einem anderen nicht verwechseln, inshallah ta'ala. Der zweite Tahallul, wie gesagt, wenn man geworfen hat, sich seine Haare gekürzt oder rasiert hat und dann den Tawaf vollzogen hat. Und Tawaf natürlich mit Sa'i zusammen, weil wann willst du sonst den Sa'i machen? Der Sa'i ist immer nach dem Tawaf. Wallahu ta'ala anha. Und Aisha radiallahu ta'ala anha sagte: Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einparfümiert, bevor er in den Weihezustand eingetreten ist. Das ist kein Problem, dass man seinen Körper parfümiert und danach erst in den Ihram eintritt. Ein Problem ist es, wenn es die Kleidung betrifft. Weil wenn du die Kleidung parfümierst und dann in den Ihram eintritt, der Prophet sagt, man darf keine Kleider anziehen, die parfümiert sind. Ja? Deswegen, wenn man sich vorparfümiert, wird man seinen Körper oder seine Haare oder ähnliches. Und aber die Ihram-Kleidung darf man nicht parfümieren während dem Ihram und auch nicht sie tragen, während sie parfümiert ist. Also auch wenn man es vorher macht, hat man dem Hadith zuwidergehandelt. Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam einparfümiert, bevor er in den Weihezustand eingetreten ist. Und auch am Tag des Opferfestes, das ist jetzt der Tag, in dem wir uns jetzt gerade befinden, der Minna-Tag, der 10. Tag, der Eid-Tag, Yawm al-Hajj al-Akbar. Und auch am Tag des Opferfestes, bevor er das Haus umschritten hat. Und als er das Haus umschreiten wollte, was hat er denn da gemacht, alayhi sallam? Das heißt, er hat schon die Steine geworfen. Zweifellos. Und hat er, die Frage ist, hat er jetzt schon seine Haare rasiert gehabt, alayhi sallam, oder nicht? Man kann davon ausgehen, weil sie sagt, kurz bevor er den Tawaf machen wollte. Und normalerweise, vollzieht man den Tawaf, nachdem man die Haare schon gekürzt hat. Deswegen kannst du hier davon ausgehen, dass der Prophet ﷺ diese beiden Sachen gemacht hat und das auch sicherer und vollkommener, dass man auf Nummer sicher geht und erst diese beiden Sachen macht, bevor man den ersten Tahallul gemacht hat. Tayyib. An diese Reihenfolge sollte man sich halten, denn der Prophet ﷺ hat diese Reihenfolge vorgemacht. Und er hat zwar diejenigen entschuldigt, die die Reihenfolge nicht eingehalten haben, allerdings war das versehentlich. Die Leute haben gesagt, oh Gesandter Allahs, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe das vor dem anderen gemacht. Und dann hat er gesagt, das ist kein Problem. Das weist darauf hin, wenn man die Reihenfolge versehentlich vertauscht hat, ist es keine Sünde und kein Fehler. Und deswegen sollte man sicherheitshalber diese Reihenfolge einhalten und nicht von vornherein diese Reihenfolge missachten. Und das ist der Hadith von Amr ibn As radiallahu anhu. Er sagte, so habe ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam an jenem Tag über nichts fragen gehört, was jemand vergessen oder nicht gewusst hat, egal ob es darum geht, eine Sache vor einer anderen getan zu haben oder ähnliches, ohne dass er gesagt hat, kein Problem. Nun haben wir unsere Aufgaben in Mina erledigt. Wir haben den Steinhaufen beworfen, dann haben wir unser Opfer geopfert, wenn wir eins haben, dann haben wir als zweites von den drei Dingen, dem aus dem Haram austritt, unsere Haare gekürzt und als drittes haben wir, müssen wir jetzt, um den zweiten Tahallul zu vollziehen und nach Mekka begeben, weil wir in Mina jetzt alles erledigt haben, was wir zu erledigen haben. Der Prophet ﷺ hat sich dann sofort nach Mekka begeben und dort den Tawaf al-Ifada verrichtet. Tawaf al-Ifada ist der Hajj-Tawaf, der entscheidende Tawaf, der Hajj, der eine Säule, der Hajj darstellt. Und danach hat er ﷺ den Sa'i vollzogen und der Mutamatti' muss das jetzt in diesem Fall machen, er hat keine andere Wahl. Was den Qarin und Mufrid angeht, so kann es sein, dass er schon zuvor bei der Ankunft in Mekka den Qudum-Tawaf vollzogen hat und dann den Sa'i für die Hajj vollzogen hat. Das kann sein, muss aber nicht sein. Aber da wir meistens Tamattu' machen, gehen wir jetzt nach Mekka, vollziehen den Tawaf und danach den Sa'i für die Hajj. Das ist die normale Reihenfolge. Der Prophet a.s. hat, das muss man sich vorstellen, er kam ja von Muzdalifa nach Mina, hat nach Sonnenaufgang geworfen, hat sein Tier geopfert und die restlichen in Auftrag gegeben. Dann hat er a.s. Seine Haare gekürzt, ist nach Mekka gegangen, hat den Tawaf vollzogen, den Sa'i vollzogen und ist zurück nach Mina und hat in Mina das Wuhur-Gebet verrichtet. Und das ist ein Beispiel aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam für jemanden, dessen Zeit Allah subhanahu wa ta'ala unglaublich gesegnet hat. Denn diese zahlreichen Taten, alle in der Zeitspanne zwischen Sonnenaufgang und dem Wuhur-Gebet zu verrichten, ist eine gewaltige Angelegenheit. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Duhur-Gebet schon wieder in Mina verrichtet. Wenn wir nach Mekka gehen, haben wir gesagt, verrichten wir dort den Tawaf. Und die Frage stellt sich beim Tawaf, wann beginnt die Zeit für den Tawaf und wann endet die Zeit für den Tawaf? Und offensichtlich beginnt die Zeit für den Tawaf mit dem Sonnenaufgang. Denn der Prophet a.s. hat zwischen Sonnenaufgang und Dhuhr sein Tawaf vollzogen. Insofern, ab dem Sonnenaufgang darf man es auf jeden Fall. Und manche Ulama, und das ist auch die richtige Ansicht, sagen, dass man es sogar ab dem Fajr-Gebet des Eid-Tages verrichten darf. Wann endet die Zeit für den Ifada-Tawaf? Denn nicht jeder schafft es, an diesem Tag den Tawaf zu vollziehen. Manche Leute sind ermüdet, manche Leute aufgrund der überfüllten Strecken schaffen es nicht in der Zeit, den Tawaf in Mekka zu vollziehen, weil sie schon viel zu spät überhaupt in, also teilweise ist es so, dass die Leute von Arafat, wir haben gesagt, im Idealfall kommt man in Muzdalifa in Maghrib, der Maghrib-Zeit an. Manche kommen in Muzdalifa erst zur Fajr-Zeit an. Und dementsprechend kommen sie in Mina auch viel später an. Deswegen manchmal verschiebt sich das um viele Stunden. Damit muss man rechnen. Und deswegen ist die Frage natürlich wichtig, bis wann muss man den Ifada-Tawaf vollzogen haben. Und die bevorzugte Ansicht ist, dass man diesbezüglich viel Zeit hat. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat keine Zeit, kein Ende gesetzt für die Zeiten, in denen man den Ifada-Tawaf vollziehen darf. Und deswegen halten wir uns an die allgemeine Ayah im Koran Karim, in der Allah sagte, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Für die Hajj sind bekannte Monate vorgesehen. Und die bekannten Monate sind Shawwal, Dhul-Qi'da und Dhul-Hijjah. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala den gesamten Dhul-Hijjah als einen Hajj-Monat bezeichnet hat, darf man also den Ifada-Tawaf bis zum letzten Tag des Monats Dhul-Hijjah vollziehen. Das mag lang klingen, aber es gibt auch Menschen, die erkranken und deswegen auf Genesung von Allah Azza wa Jalla warten und deswegen mehrere Tage bleiben müssen und abwarten müssen. Und sie haben dann quasi vom 10. Dhul-Hijjah bis zum 29. oder sogar 30. Dhul-Hijjah Zeit. Nach dem Tawaf begeben wir uns zum Sa'i und vollziehen den Sa'i, wie wir auch schon besprochen haben am Anfang. Es gibt Menschen, die diesen Tawaf nicht vollziehen können. Entweder weil sie zum Beispiel, weil sie querschnittsgelähmt sind und so können sie nicht den Tawaf vollziehen. In solchen Fällen gibt es natürlich die Möglichkeit, jemand anderen mit dem Tawaf zu beauftragen. Wenn jemand nicht imstande ist dazu, selbst dieses Hajj-Ritual, auch wenn es eine Säule ist, selbst zu vollziehen, so darf er jemanden anderes damit beauftragen. Und der Beweis dafür ist, dass wenn eine Person die Hajj gar nicht vollziehen kann, oder die Umrah gar nicht vollziehen kann, da darf sie auch jemanden beauftragen, die gesamte Hajj zu vollziehen. Und wenn jemand die gesamte Hajj nicht vollziehen kann und für die gesamte Hajj jemanden beauftragen darf, dann erst recht für einen Teil der Hajj. Denn ein Teil ist ein Teil eines Ganzen. Wenn das Ganze erlaubt ist, dann muss auch ein Teil davon erlaubt sein. Anders kann man sich das nicht vorstellen. Es kann aber auch sein, dass eine Person zeitweise diesen Tawaf nicht vollziehen kann und nach einer gewissen Zeit erwartungsgemäß den Tawaf vollziehen werden kann. Und darunter fällt jemand, der krank ist, zum Beispiel erkältet ist und deswegen nicht laufen kann oder ähnliches. Oder jemand oder eine Frau, die ihre Menstruation hat. In diesem Fall darf sie ja den Tawaf gemäß der Mehrheit der Ulama nicht vollziehen. Und das ist es ja, was auch Aisha radiallahu ta'ala anha erzählt hat. Sie sagte, dass Safiya, die Tochter von Huyay ibn Akhtab und Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihre Periode bekam. Also der Prophet war mit seinen Frauen unterwegs. Die eine bekam ihre Periode am Anfang, bei der Ankunft, und das war Aisha radiallahu ta'ala anha. Und daraus haben sich viele rechtliche Bestimmungen ergeben für uns, alhamdulillah. Und die andere war Safiya radiallahu ta'ala anha, die ihre Periode dann am Ende bekommen hat, damit ihr die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls bestimmte Bestimmungen erlernt. Und deswegen, als sie das bekam, sagte sie, ich erwähnte dies dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagte er, wird sie uns aufhalten? Die Leute sagten, sie hat den Ifadat Tawaf schon vollzogen. Er sagte, in diesem Fall nicht. Das heißt, wird sie uns aufhalten? Denn wenn sie den Ifadat Tawaf noch nicht vollzogen hat, dann müssen wir warten, bis sie Tahir wird, damit sie den Ifadat Tawaf vollziehen kann. Aber da sie ihn schon vollzogen hat, hält sie die Leute nicht mehr auf. Daraus haben die Gelehrten, rahimahullah ta'ala, einige rechtliche Bestimmungen abgeleitet. Dazu gehört, dass man beim Tawaf Tahir sein muss. Sonst hätte das der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt. Zweitens, dass man in diesem Fall keine Erlaubnis hat, als Frau zu sagen, ich vollziehe den Tawaf trotzdem, dass man in diesem Fall die Reinheit, um die Kaaba zu umschreiten, ist keine Reinheit, ist keine materielle Reinheit, keine Reinheit im Sinne von Najasa, die man sehen kann oder fühlen kann. Sprich, es geht nicht um das Blut, sondern es geht um die Najasa Ma'nawiyah, das heißt um die Unreinheit im übertragenen Sinne. Das heißt mit anderen Worten, man muss den Wudu haben. Und diese Reinheit des Wudu haben ist keine Reinheit, die man sehen oder schmecken oder fühlen kann, sondern es ist eine Reinheit im übertragenen Sinne. Und die Frau kann das nicht vollziehen. Und deswegen konnte sie auch kein... Es reicht also nicht aus, wenn sie sagt, ich mache den Tawaf und achte darauf, dass ich den Ort nicht verunreinige mit meinem Blut. Das reicht nicht aus, weil sonst hätte das der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr sagen können. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass das Tawaf um die Kaaba eine Art Salah ist. Und deswegen braucht man dafür den Wudu. Und dieser Hadith ist ein deutlicher Hinweis darauf. Und das weist auch darauf hin, dass die Safiya radiallahu anha die gesamte Gemeinschaft aufgehalten hätte. Und heutzutage gilt genau das gleiche. Wenn heutzutage eine Reisegruppe dort wäre und sie sagen, wir müssen fliegen, weil unser Ticket sonst verfällt, kann sie zwar fliegen, aber sie darf nicht den Tawaf vollziehen, während sie ihre Menstruation hat. Und deswegen muss sie da bleiben, auch wenn sie die Reisegruppe aufhält, und muss erst den Tawaf vollziehen und darf dann verreisen. Wenn sie verreisen sollte, bleibt sie natürlich im Ihram-Zustand, bis sie den Tawaf vollzogen hat. Nun kehren wir nach Mina zurück, denn wir haben den Tawaf vollzogen in Mekka und auch den Sa'i vollzogen in Mekka und kehren nach Mina zurück. Und gemäß der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bleibt man am 10. schon zurück, und man bleibt am 11., am 12. und am 13. in Mina. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat niemandem die Übernachtung in Mekka erlaubt, außer Al-Abbas wegen des Tränkens. Daraus haben die Gelehrten rahimahullah entnommen, dass man grundsätzlich in Mina bleiben muss, es sei denn, es gibt eine wichtige Aufgabe zu erledigen, wie im Fall von Al-Abbas radiallahu ta'ala anhu, dann darf man auch woanders übernachten, dann hätte man die Erlaubnis. Ansonsten nicht. Denn der Ausdruck im Arabischen Yurachis, erlauben, weist darauf hin, dass es für andere nicht erlaubt ist. Pflicht sind ist es in Mina am 11. und am 12. Dhul-Hijjah zu bleiben, und der 13. Tag von Dhul-Hijjah ist ein freiwilliger Tag. Das ist der dritte Tashriq-Tag. Dieser Tag ist freiwillig. Wenn man an diesem Tag bleibt bis zum Sonnenuntergang, dann hat man die Sünde des Propheten auf vollkommene Art und Weise vollzogen. Sollte man allerdings schon vorher abreisen möchten, am 12. Dhul-Hijjah, muss man das am 12. machen, bevor die Sonne untergegangen ist. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Wer sich jedoch in zwei Tagen mit dem Aufbruch beeilt, den trifft keine Sünde. Nach zwei Tagen, das ist also der 11. und der 12. Das sind die zwei von den drei Mina-Tagen. Und an diesen Tagen in Mina, das ist am 11., am 12. und am 13., verrichtet man seine Gebete alle zur vorgeschriebenen Zeit. Man fasst also keine Gebete zusammen. Und was das Kürzen angeht, so macht man das, wenn man auf Reise ist. Sollte man Reisender sein, kürzt man seine Gebete. Ansonsten kürzt man seine Gebete nicht. Und am 11., und am 12. und am 13., was macht man in Mina die ganze Zeit? Man hat jeweils eine konkrete Ibadah zu vollziehen. Das ist das Bewerfen der drei Säulen, der drei Steinhaufen. Das heißt, man bewirft genau in dieser Reihenfolge. Es ist verpflichtend, dass man erstmal den kleinen Steinhaufen, dann den mittleren und dann den großen Steinhaufen bewirft. Jeweils mit 7 Steinchen. Und Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, ich habe gesehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam am Opfertag vormittags warf. Danach warf er immer, also vormittags warf, ist die Duha-Zeit, also zwischen Sonnenaufgang und der Mittagszeit. Und das ist auch die Zeit, in der es einem vorgeschrieben ist. Danach warf er immer, nachdem die Sonne sich geneigt hatte. Was heißt, danach warf er immer, wenn die Sonne sich geneigt hatte? Das heißt, nach der Dhuhr-Zeit. Das heißt, am Opfertag, am Eid-Tag, muss man oder darf man nach dem Fajr, nach dem Sonnenaufgang schon werfen. Aber an den anderen drei Tagen, erst nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt im Himmel verlassen hat, und das ist die Zeit, in der die Dhuhr-Zeit eintrifft. Jabir ibn Umar radiallahu anhu mal sagte, wir warteten die Neigung der Sonne ab. Wenn sie sich bewegt hatte, warfen wir. Insofern, wenn man vorher wirft, ist das Werfen ungültig. Wallahu a'lam. Sollte man die Reihenfolge der Steinhaufen nicht einhalten, was eher unrealistisch ist, aber sollte es einem passieren, dann korrigiert man diese Reihenfolge. Also sollte jemand den ersten Steinhaufen nicht geworfen haben und mit dem zweiten direkt begonnen haben, muss er zum ersten zurückkehren und dann den zweiten nochmal werfen und den dritten noch einmal werfen. Sollte er allerdings den ersten geworfen haben, dann den zweiten überspringen, dann den dritten werfen, dann reicht es aus, wenn er zum zweiten zurückkehrt und dann den dritten noch einmal wirft. Und nach jedem Mal, wenn man geworfen hat, das heißt nach dem ersten Steinhaufen und nach dem zweiten Steinhaufen, spricht man ein Dua. Das heißt, die Regel lautet, immer wenn man nach einem Werfen, immer wenn nach einem Steinhaufen noch ein weiterer Steinhaufen folgt, dann macht man Dua. Ansonsten nicht. Das heißt, nach dem dritten Steinhaufen ist nicht überliefert, dass man noch einen dritten Dua spricht. An diesen drei Tagen, haben wir gesagt, beginnt die Zeit mit der Dhuhr-Zeit und sie endet entsprechend mit dem Sonnenuntergang. Sollte man erst später werfen, hat man eine Pflicht der Hajj verletzt und man müsste ein Opfer leisten. Wenn man sich in Mina aufhält an diesen drei Tagen, stellt sich die Frage, wie ist es, wenn man einen Teil des Tages außerhalb von Mina verbringt. Manche Leute gehen nach Mekka. Es ist keine Sunna, dass man diesen Tagen sich in Mekka aufhält. Aber sollte man es machen, so ist entscheidend, dass man mehr als die Hälfte der Nacht in Mina verbringt. Mehr als die Hälfte der Nacht. Das heißt, sollte man tagsüber woanders sich aufhalten, hat das keinen Einfluss. Allerdings, der Prophet ﷺ hat das nicht gemacht. Er blieb in Mina diese drei Tage und beschäftigte sich mit dem, was für seine Religion nützlich ist, und hat nicht gesagt, ich gehe nach Mekka, um dort Gebete zu bekommen, die 100.000-fach wert sind und so weiter und so fort. Und das sollte für uns eine Lehre sein, dass die Befolgung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist wertvoller als jede andere logische Argumentation. Wenn man nun mit dem, wenn man nun fertig ist, das heißt, entweder am 13. Dhul-Hijjah, das ist am dritten Tashriq-Tag, am dritten Tag in Mina, geht die Sonne unter, dann bleibt einem nichts mehr übrig, als seine Hajj zu beenden, indem man sich nach Mekka begibt und den Abschiedstawaf vollzieht. Oder, zweite Variante, am zweiten Tag von Mina möchte man schon nach Hause reisen, begibt man sich ebenfalls nach Mekka und verabschiedet sich, indem man einen Tawaf vollzieht, nennt man Wada'at-Tawaf, Abschiedstawaf. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, die Leute gingen in alle Richtungen, weil die Leute kamen auch von allen Richtungen, die Leute gingen in alle Richtungen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemand soll weggehen, bis seine letzte Station das Umschreiten des Hauses war. Und das ist eine Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Insofern gilt das grundsätzlich als eine Pflicht. Und erlaubt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir schon vorher indirekt erfahren haben, im Hadith von Safiya radiallahu ta'ala anha, dass eine menstruierende Frau den Abschiedstawaf nicht vollziehen braucht. Denn er fragte, wird sie uns aufhalten? Und sagte sie, nein, sie hat schon den Hajj-Tawaf vollzogen. Er sagte, okay, dann ist kein Problem. Das heißt, dann können wir abreisen, auch wenn sie den Abschiedstawaf noch nicht vollzogen hat. Insofern eine menstruierende Frau und genauso die Wöchnerin ebenfalls, sie beide brauchen den Abschiedstawaf nicht zu vollziehen. Und das ist auch die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala. Sollte man den Abschiedstawaf nicht vollzogen haben und abgereist sein, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man kehrt zurück und vollzieht den Tawaf oder ein Opfer ist fällig. Natürlich, wir reden vom Abschiedstawaf für die allermeisten Pilgerer. Ansonsten gibt es natürlich eine spezielle Gruppe der Pilgerer, die keinen Abschiedstawaf vollzieht. Das sind diejenigen Pilger, die aus Mekka sind. Das heißt, diejenigen, die, wenn sie Mina verlassen, sie gehen nach Mekka. Und sie wohnen dort. Für sie, ihnen obliegt kein Abschiedstawaf, weil wovon sollen sie sich verabschieden? Sie bleiben ja dort. Da die Umrah ein Teil der Hajj ist, möchten wir in diesen Minuten auch über die entscheidenden Dinge in der Umrah sprechen, bi'idhnillahi ta'ala, um dieses Kapitel auch heute abzuschließen, insha'Allah ta'ala. Eine Umrah ist eine der Ibadat, die Allah subhanahu wa ta'ala gesetzlich gemacht hat, das gesamte Jahr über. Und diese Umrah kann freiwillig sein, kann verpflichtend sein, wie im Falle des Nadr. Und die Umrah ist zu manchen Zeiten wertvoller als zu anderen Zeiten. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, eine Umrah im Ramadan gleicht einer Hajj mit mir. Und deswegen jedes Jahr im Ramadan versuchen viele Muslime, die Umrah zu vollziehen, um diese große Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu erhalten. Die Umrah, wie gesagt, ist gesetzlich, denn Allah sagte, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, vollzieht die Hajj und die Umrah für Allah. Insofern gibt es keinen Zeitpunkt im Jahr, zu dem man keine Umrah vollziehen darf. Und es gibt keine Einschränkung in keinerlei Hinsicht. Das heißt also, wenn du eine Umrah vollziehen möchtest in diesem Monat, darfst du. Wenn du eine Umrah im nächsten Monat nochmal vollziehen willst, darfst du. Wenn du eine Umrah in innerhalb einer Reise mehrmals vollziehen möchtest, darfst du. Wenn du eine Umrah am gleichen Tag mehrmals vollziehen möchtest, darfst du. Denn der Prophet, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, denn Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, lasst die Hajj und die Umrah immer wieder aufeinander folgen. Also nicht einmal Umrah machen und dann sagen, ich mach's nie wieder. Oder Hajj machen, jetzt reicht's, habe ich meine Aufgabe erledigt. Nein, versuchst du immer wieder das zu vollziehen. Denn sie entfernen die Armut und die Sünden wie der Blasebalg den Schmutz des Eisens. Und auch praktisch gesehen, der Aisha radiallahu ta'ala anha hat welche Form der Hajj vollzogen? Sie hat den Quran Hajj vollzogen, weil sie wollte wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Entschuldigung, sie wollte wie die anderen Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam Umrah machen und dann Hajj, also Tamattu'. Aber sie konnte nicht, weil sie hat ihre Periode bekommen. Deswegen hat sie Quran gemacht. Und Quran bedeutet was? Quran bedeutet Hajj mit Umrah in einem Paket. Und als die Hajj fertig war, hat sie gesagt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich möchte eine Umrah vollziehen. Und dann hat sie eine Umrah vollzogen. Also hat sie praktisch zwei Umrah vollzogen. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es indirekt auch so gemacht. Warum? Weil, worum geht es letztendlich bei der Umrah? Geht es dir persönlich um diese sportliche Aktivität, das heißt, dass man um die Kaaba läuft und zwischen Sa'a und Marwa hin und her läuft, geht es um die sportliche Aktivität? Mit Sicherheit nicht. Dir geht es um einzig und allein um die Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du möchtest von Allah belohnt werden. Und deswegen ist der folgende Hadith ein Beweis dafür, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in Medina jede Woche ein Salah verrichtet in der Quba-Moschee. Und nach einer Auslegung, jeden Samstag ist er zur Quba-Moschee gegangen und hat dort ein Gebet verrichtet. Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich in seinem Zuhause reinigt und danach zur Quba-Moschee geht und darin betet, dem wird die Belohnung einer Umrah gut geschrieben. Und das hat der Prophet, wie gesagt haben, jeden Samstag, also das heißt jede Woche einmal gemacht. Ja? Und das weist darauf hin, dass das häufige Vollziehen der Umrah gesetzlich ist. Und da gibt es auch gar keinen Zweifel. Wie gesagt, die Mehrheit der Ulama sagt das auch. Es gibt nur ein paar wenige, die was anderes gesagt haben. Aber dafür gibt es keinen überzeugenden Beweis, sondern die Umrah ist gesetzlich zu jedem Zeitpunkt im Jahr und so häufig du auch möchtest. Denn es ist eine gute Tat. Und wenn man eine gute Tat mehrmals macht, dann wird sie ja nicht schlecht dadurch, sondern sie bleibt ja eine gute Tat. Woraus besteht die minimale Form der Umrah? Die minimale Form der Umrah für jeden, der die Umrah vollziehen möchte, besteht, dass man beim Miqat in den Ihram eintritt. Und darüber haben wir schon gesprochen. Und wenn man in den Ihram eingetreten ist, sind einem die neuen Dinge verboten, die auch einem bei der Hajj verboten sind. Die sogenannten Mahdhurat Al-Ihram. Und das gilt jetzt für uns. Wir reisen von Europa oder von Deutschland aus in Richtung Mekka. Und sobald wir, sollten wir in Medina landen, treten wir den Ihram ein ab dem Miqat von Medina. Das ist die Ortschaft Dhul Hurayfa, die heißt heutzutage Abyar Ali. Das ist unproblematisch, das kann dir jeder dort zeigen. Und sollten wir allerdings in Jeddah landen, müssen wir schon vorher in den Ihram eintreten, weil Jeddah befindet sich innerhalb der Miqat-Zone, wie allseits bekannt ist. Wenn man angekommen ist, vollzieht man den Tawaf um die Kaaba, danach den Sa'i zwischen Safa und Marwa und dann kürzt man sich die Haare und dann ist man mit der Umrah fertig. Das ist zusammengefasst die Umrah, daraus besteht sie im Wesentlichen. Was aber trotzdem nicht bedeutet, dass man sich nicht informieren soll über den Sinn der ganzen Rituale und was dahinter steckt und warum man Tawaf macht und welche Belohnung einem erwartet und wie man sich mental vorbereitet auf die Reise. Nur im Fiqh-Unterricht erklären wir praktisch gesehen, was man zu tun hat, aber man sollte so eine Ibadah nicht vollziehen, ohne mit dem Herzen anwesend zu sein. Denn ansonsten würde man einfach nur hingehen und praktisch Bewegungen machen. Und manche Leute, wal'iyadu billah, sie gehen hin und sie wollen endlich fertig werden. Sie gehen hin und sie wollen fertig werden, damit sie was anderes erledigen. Und sie merken nicht, in was für einer großen Ni'ma sie sich jetzt gerade schon befinden. Zu guter Letzt erwähnen wir die Rukun, Wajib und Sunnah Handlungen der Hajj und der Umrah. Was die Hajj angeht, das heißt, was sind die Rukun Handlungen der Hajj? Wir haben ja gesehen, dass es Dinge gibt bei der Hajj, die unbedingt sein müssen. Ohne die ist die Hajj niemals gültig. Das nennen wir Rukun Handlungen. Dann gibt es Handlungen bei der Hajj, die sein müssen, aber wenn man sie nicht gemacht hat, ist die Hajj deswegen nicht ungültig. Und dann man gleicht sie aus durch eine Kafara, durch eine Sühneleistung, durch eine Fidya, wie auch immer. Das nennt man Wajib-Handlungen. Und die dritte Art von Handlungen sind die Sunna-Handlungen, die freiwilligen Handlungen, durch die du deine Belohnung vermehren kannst. Und da liegt die Perfektion des Muslims und da wetteifern die Gläubigen, Gottesfürchtigen. Die Rukun der Hajj sind zum ersten der Ihram. Ohne Ihram tritt man gar nicht erst in den Weihezustand einer Hajj oder Umrah ein. Insofern ist das eine Bedingung, die Absicht zu haben, eine Hajj überhaupt zu vollziehen, logischerweise. Das ist der Ihram. Der zweite Rukunhandlung ist, dass man sich in Arafat aufhält, in der vorgeschriebenen Zeit am 9. Dhul-Hijjah. Der dritte Rukunhandlung ist der Tawaf, der Hajj-Tawaf. Warum sage ich extra Hajj-Tawaf oder Ifada-Tawaf? Weil es gibt ja einen Ankunftstawaf und es gibt einen Abschiedstawaf. Ich meine aber nicht diese beiden, auch wenn sie in der Praxis fast gleich vollzogen werden. Aber ich meine, dass man die Absicht hat, diesen Tawaf zu vollziehen für die Hajj. Viertens, der Sa'i zwischen As-Safa und Al-Marwa. Und das sind die, wie gesagt, die vier Säulen von der Hajj. Das sind die vier Säulen der Hajj. Die Wajib-Handlungen der Hajj sind der Ihram vom Miqat aus. Der Ihram vom Miqat aus. Denn es kann ja sein, dass jemand sagt, ich habe den Miqat schon überschritten und bin jetzt erst in den Ihram eingetreten. Gilt meine Hajj? Sagen, gilt, aber du hast ein Opfer zu leisten. Das heißt, der Ihram vom Miqat aus. Dann das Anlegen der Ihram-Kleidung. Dann kann theoretisch sein, dass jemand die Hajj vollzieht mit normalen Kleidern. Ja? Dann hat er eine Pflicht verletzt. Und drittens, dass man in Arafat bleibt bis zum Sonnenuntergang. Denn es könnte sein, jemand sagt, ich war in Arafat nach der Dhuhrzeit, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bin aber nach einer Stunde schon weitergezogen. Sagen wir, deine Hajj ist deswegen gültig, aber du hast eine Pflicht verletzt. Und viertens, die Übernachtung in Muzdalifa. Fünftens, die Übernachtung in Mina, die Details haben wir schon erwähnt. Sechstens, das Bewerfen des großen Steinhaufens der Jamra am Eid-Tag. Natürlich auch das Bewerfen der anderen Jamarat am 11. und 12. Tag. Und am 13., falls man dort geblieben ist. Denn wir haben ja gesagt, 13. Tag ist freiwillig, aber Bedingung ist, dass man vor Sonnenuntergang des 12. auch abreist. Siebtens, das Rasieren oder Kürzen der Haare. Achtens, der Abschiedstawaf, für den der natürlich verpflichtend ist. Das sind die Wajib-Handlungen. Die Sunna-Handlungen können wir im Einzelnen nicht auflisten, da würden wir vielleicht bis morgen hier sitzen. Deswegen sagen wir, der Rest sind Sunna-Handlungen. Bei der Umrah ist es eine abgespeckte Version. Dort haben wir drei Rukun-Handlungen der Umrah. Der Ihram wieder, weil ohne Ihram hast du ja gar nicht die Absicht gefasst, die Umrah zu vollziehen. Dann der Tawaf und der Sa'i. Und die Wajib-Handlungen der Umrah bestehen aus dem Ihram vom Miqat aus. Genau das gleiche, was wir auch bei der Hajj gesagt haben. Und das Rasieren oder Kürzen der Haare. Genau das gleiche wie auch bei der Hajj. Und die Sunna-Handlungen sind alle anderen, ohne dass wir näher darauf eingehen. Wir haben gesagt, wenn man eine Sunna-Handlung unterlässt, braucht man dafür keine Sünde-Leistung zu vollziehen, weil deswegen ist es eine freiwillige Sunna-Handlung. Wenn man allerdings eine Sunna-Handlung des Propheten unterlässt, die als Wajib eingestuft worden ist, die wir gerade eben erwähnt haben, dann hat man eine Pflicht verletzt und die Beweise weisen darauf hin, im Hadith von Ka'b ibn Ujra, die Ayah im Koran, Karim 196, weisen darauf hin, dass man ein Opfer leisten muss. Ein Opfer leisten muss heißt was? Entweder man schlachtet ein Schaf oder eine Ziege, oder man schlachtet als zweites eine Kuh oder man schlachtet ein Kamel. Und Kuh und Kamel darf man sich auch zu siebt teilen, genauso wie bei der Udhiya. Sollte man allerdings dazu nicht imstande sein, das heißt, sollte man nicht die Möglichkeit haben, ein Tier zu opfern, dann fastet man stattdessen. Dann fastet man stattdessen 3 Tage während der Hajj und 7 Tage, nachdem man die Heimreise angegangen ist. Und sollte man diese 3 Tage während der Hajj nicht fasten können, aus welchem Grund auch immer, weil man nicht damit gerechnet hat, dass man sich kein Tieropfer leisten kann, dann fastet man eben später. Das heißt, also wenn du es nicht schaffst, die 3 Tage während der Hajj-Zeit zu fasten, dann fastest du die 3 Tage mit den 7 Tagen, eben nachdem du zu Hause angekommen bist, beziehungsweise sobald du die Heimreise angetreten bist. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, werden wir uns unterhalten über den Ihsar. Wir schauen mal, ob wir noch 1 oder 2 Unterrichte dafür brauchen, für den Rest. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen und segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.